Der Sprecher des Generalverbandes der China-Koreaner betonte in seiner Stellungnahme vom 30. Juli, dass der gelungene zweite Testschuss der interkontinentalen ballistischen Rakete vom Typ Fassung 14 ein großes und erfreuliches Ereignis in der Nationalgeschichte sei. Auch der Sprecher der Zweigstelle der Stadt Harbin, der Gebietsgesellschaft Harbin des Generalverbandes, gratulierte an demselben Tag in einer Stellungnahme der DVRK zu ihrem gelungenen Raketentestschuss, der die ganze Welt erschütterte.